Im Bezirk Südhamgyong in der TVRK wurden auch in diesem Jahr weitere hunderte Sprengstoffe aus dem vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg entdeckt, die die himmelschreienden mörderischen Gräueltaten der USA entlarven. Von Ende April bis Mai wurden unter anderem auf den Plätzen der Baumpflanzung, den Gärten der Wohnhäuser und unter dem Sand der Häfen in den Kreisen Dagon, Changjin, Hudson, des Viertels Sudong und den Städten Sinpo und Danzon 250 Kilogramm, 100 Kilogramm und 50 Kilogramm schwere Bomben, die die US-Aggressoren bei Luftangriffen abgeworfen hatten, ihre Granaten, Geschosse, Handgranaten und Gewehrkugeln ausgegraben. Auch im Juni wurden auf der künstlich angelegten Wiese für Ziegenzucht im Viertel Reil von der Stadt Hamhung Dutzende Geschosse und mehr als 100 Kugeln entdeckt, die die Amerikaner für die grausame Ermordung der Koreaner einsetzen wollten.